Book 2 85 Bertanya Masa lampau 1 Fragen Vergangenheit 1 Fragen Vergangenheit 1 Seberapa banyak Anda minum? Wie viel haben Sie getrunken? Wie viel haben Sie getrunken? Seberapa banyak Anda bekerja? Wie viel haben Sie gearbeitet? Wie viel haben Sie gearbeitet? Seberapa banyak Anda menulis? Wie viel haben Sie geschrieben? Wie viel haben Sie geschrieben? Bagaimana tidur Anda? Wie haben Sie geschlafen? Wie haben Sie geschlafen? Bagaimana Anda bisa lulus ujian? Wie haben Sie die Prüfung bestanden? Wie haben Sie die Prüfung bestanden? Bagaimana Anda bisa menemukan jalan? Wie haben Sie den Weg gefunden? Wie haben Sie den Weg gefunden? Dengan siapa Anda berbicara? Mit wem haben Sie gesprochen? Mit wem haben Sie gesprochen? Dengan siapa Anda membuat janji? Mit wem haben Sie sich verabredet? Mit wem haben Sie sich verabredet? Dengan siapa Anda merayakan ulang tahun? Mit wem haben Sie Geburtstag gefeiert? Mit wem haben Sie Geburtstag gefeiert? Di mana Anda tadi berada? Wo sind Sie gewesen? Wo sind Sie gewesen? Di mana Anda pernah tinggal? Wo haben Sie gewohnt? Wo haben Sie gewohnt? Di mana Anda pernah bekerja? Wo haben Sie gearbeitet? Wo haben Sie gearbeitet? Apa yang sudah Anda sarankan? Was haben Sie empfohlen? Was haben Sie empfohlen? Apa yang sudah Anda makan? Was haben Sie gegessen? Was haben Sie gegessen? Apa yang sudah Anda alami? Was haben Sie erfahren? Was haben Sie erfahren? Seberapa cepat Anda menyetir? Wie schnell sind Sie gefahren? Wie schnell sind Sie gefahren? Seberapa lama Anda terbang? Wie lange sind Sie geflogen? Wie lange sind Sie geflogen? Seberapa tinggi Anda melompat? Wie hoch sind Sie gesprungen? Wie hoch sind Sie gesprungen? Anda bisa mengunjungi kami di www.book2.de agar Anda dapat melihat buku pelajaran dan mendownload versi yang terbaru.